Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2. 185 an Goethe, Jena, den 8. Juli 1796. Da Sie mir das 8. Buch noch eine Woche lassen können, so will ich mich in meinen Bemerkungen vor der Hand besonders auf dieses Buch einschränken. Ist dann das Ganze einmal aus Ihren Händen in die weite Welt, so können wir uns mehr über die Form des Ganzen unterhalten, und Sie erweisen mir dann den Gegendienst, mein Urteil zu rektifizieren. Vorzüglich sind es zwei Punkte, die ich Ihnen vor der gänzlichen Abschließung des Buches noch empfehlen möchte. Der Roman, so wie er da ist, nähert sich in mehreren Stücken der Epopee, unter anderem auch darin, dass er Maschinen hat, die in gewissem Sinne die Götter oder das regierende Schicksal darin vorstellen. Der Gegenstand forderte dieses: Meisters Lehrjahre sind keine bloß blinde Wirkung der Natur, sie sind eine Art von Experiment, ein verborgen wirkender höherer Verstand. Die Mächte des Turms begleiten ihn mit ihrer Aufmerksamkeit, und ohne die Natur in ihrem freien Gange zu stören, beobachten, leiten sie ihn von ferne und zu einem Zwecke, davon er selbst keine Ahnung hat, noch haben darf. So leise und locker auch dieser Einfluss von außen ist, so ist er doch wirklich da, und zur Erreichung des poetischen Zwecks war er unentbehrlich. Lehrjahre sind ein Verhältnisbegriff, sie fordern ihr Korrelatum, die Meisterschaft, und zwar muß die Idee von dieser letzten jene erst erklären und begründen. Nun kann aber diese Idee der Meisterschaft, die nur das Werk der gereiften und vollendeten Erfahrung ist, den Helden des Romans nicht selbst leiten. Sie kann und darf nicht als sein Zweck und sein Ziel vor ihm stehen, denn sobald er das Ziel sich dächte, so hätte er es eo ipso auch erreicht. Sie muß also als Führerin hinter ihm stehen. Auf diese Art erhält das Ganze eine schöne Zweckmäßigkeit, ohne dass der Held einen Zweck hätte. Der Verstand findet also ein Geschäft ausgeführt, indes die Einbildungskraft völlig ihre Freiheit behauptet. Dass sie aber auch selbst bei diesem Geschäfte, diesem Zweck, dem einzigen in dem ganzen Roman, der wirklich ausgesprochen wird, selbst bei dieser geheimen Führung Wilhelms durch Jarno und den Abbé, alles Schwere und Strenge vermieden und die Motive dazu eher aus einer Grille, einer Menschlichkeit als aus moralischen Quellen hergenommen haben, ist eine von den ihnen eigensten Schönheiten. Der Begriff einer Maschinerie wird dadurch wieder aufgehoben, indem doch die Wirkung davon bleibt, und alles bleibt, was die Form betrifft, in den Grenzen der Natur. Nur das Resultat ist mehr als die bloße sich selbst überlassene Natur hätte leisten können. Bei dem allen aber hätte ich doch gewünscht, dass Sie das Bedeutende dieser Maschinerie, die notwendige Beziehung derselben auf das innere Wesen, dem Leser ein wenig näher gelegt hätten. Dieser sollte doch immer klar in die Ökonomie des Ganzen blicken, wenn diese gleich den handelnden Personen verborgen bleiben muss. Viele Leser, fürchte ich, werden in jenem geheimen Einfluss bloß ein theatralisches Spiel und einen Kunstgriff zu finden glauben, um die Verwicklung zu vermehren, Überraschungen zu erregen und dergleichen. Das achte Buch gibt nun zwar einen historischen Aufschluss über alle einzelnen Ereignisse, die durch jene Maschinerie gewirkt wurden, aber den ästhetischen Aufschluss über den inneren Geist, über die poetische Notwendigkeit jener Anstalten gibt es nicht befriedigend genug. Auch ich selbst habe mich erst bei dem zweiten und dritten Lesen davon überzeugen können. Wenn ich überhaupt an dem Ganzen noch etwas auszustellen hätte, so wäre es dieses, dass bei dem großen und tiefen Ernste, der in allem Einzelnen herrscht und durch den es so mächtig wirkt, die Einbildungskraft zu frei mit dem Ganzen zu spielen scheint. Mir deucht, dass Sie hier die freie Grazie der Bewegung etwas weiter getrieben haben, als sich mit dem poetischen Ernste verträgt, dass Sie über dem gerechten Abscheu vor allem schwerfälligen, methodischen und steifen sich dem andern Extrem genähert haben. Ich glaube zu bemerken, dass eine gewisse Kondeszendenz gegen die schwache Seite des Publikums Sie verleitet hat, einen mehr theatralischen Zweck und durch mehr theatralische Mittel als bei einem Roman nötig und billig ist, zu verfolgen. Wenn je eine poetische Erzählung der Hülfe des Wunderbaren und Überraschenden entbehren konnte, so ist es Ihr Roman, und gar leicht kann einem solchen Werke schaden, was ihm nicht nützt. Es kann geschehen, dass die Aufmerksamkeit mehr auf das Zufällige geheftet wird und dass das Interesse des Lesers sich konsumiert, Rätsel aufzulösen, da es auf den inneren Geist konzentriert bleiben sollte. Es kann geschehen, sage ich, und wissen wir nicht beide, dass es wirklich schon geschehen ist? Es wäre also die Frage, ob jenem Fehler, wenn es einer ist, nicht noch im achten Buche zu begegnen wäre. Ohnehin träfe er nur die Darstellung der Idee. An der Idee selbst bleibt gar nichts zu wünschen übrig. Es wäre also bloß nötig, dem Leser dasjenige etwas bedeutender zu machen, was er bis jetzt zu frivol behandelte, und jene theatralischen Vorfälle, die er nur als ein Spiel der Imagination ansehen mochte, durch eine deutlicher ausgesprochene Beziehung auf den höchsten Ernst des Gedichtes auch vor der Vernunft zu legitimieren, wie es wohl implizite, aber nicht explizite geschehen ist. Der Abbé scheint mir diesen Auftrag recht gut besorgen zu können. lernen, und er wird dadurch auch sich selbst mehr zu empfehlen Gelegenheit haben. Vielleicht wäre es auch nicht überflüssig, wenn noch im 8. Buch der nähern Veranlassung erwähnt würde, die Wilhelmen zu einem Gegenstand von des AB pädagogischen Planen machte. Diese Plane bekämen dadurch eine speziellere Beziehung, und Wilhelms Individuum würde für die Gesellschaft auch bedeutender erscheinen. Sie haben in dem 8. Buch verschiedene Winke hingeworfen, was Sie unter den Lehrjahren und der Meisterschaft gedacht wissen wollen. Da der Ideeninhalt eines Dichterwerks vollends bei einem Publikum wie das unsrige so vorzüglich in Betrachtung kommt und oft das einzige ist, dessen man sich nachher noch erinnert, so ist es von Bedeutung, dass Sie hier völlig begriffen werden. Die Winke sind sehr schön, nur nicht hinreichend scheinen sie mir. Sie wollten freilich den Leser mehr selbst finden lassen, als ihn geradezu belehren. Aber eben weil Sie doch etwas heraussagen, so glaubt man, dieses sei nun auch alles. Und so haben Sie Ihre Idee enger beschränkt, als wenn Sie es dem Leser ganz und gar überlassen hätten, sie herauszusuchen. Wenn ich das Ziel, bei welchem Wilhelm nach einer langen Reihe von Verirrungen endlich anlangt, mit dürren Worten auszusprechen hätte, so würde ich sagen, er tritt von einem leeren und unbestimmten Ideal in ein bestimmtes tätiges Leben, aber ohne die idealisierende Kraft dabei einzubüßen. Die zwei entgegengesetzten Abwege von diesem glücklichen Zustand sind in dem Roman dargestellt, und zwar in allen möglichen Nuancen und Stufen. Von jener unglücklichen Expedition an, wo er ein Schauspiel aufführen will, ohne an den Inhalt gedacht zu haben, bis auf den Augenblick, wo er Theresen zu seiner Gattin wählt, hat er gleichsam den ganzen Kreis der Menschheit einseitig durchlaufen. Jene zwei Extreme sind die beiden höchsten Gegensätze, deren ein Charakter wie der seinige nur fähig ist, und daraus muss nun die Harmonie entspringen. Dass er nun unter der schönen und heitern Führung der Natur durch Felix von dem Idealischen zum Reellen, von einem vagen Streben zum Handeln und zur Erkenntnis des Wirklichen übergeht, ohne doch dasjenige dabei einzubüßen, was in jenem ersten strebenden Zustand Reales war, dass er Bestimmtheit erlangt, ohne die schöne Bestimmbarkeit zu verlieren, dass er sich begrenzen lernt, aber in dieser Begrenzung selbst durch die Form wieder den Durchgang zum Unendlichen findet, und so fort. Dieses nenne ich die Krise seines Lebens, das Ende seiner Lehrjahre, und dazu scheinen sich mir alle Anstalten in dem Werk auf das Vollkommenste zu vereinigen. Das schöne Naturverhältnis zu seinem Kinde und die Verbindung mit Nataliens edler Weiblichkeit garantieren diesen Zustand der geistigen Gesundheit, und wir sehen ihn, wir scheiden von ihm auf einem Wege, der zu einer endlosen Vollkommenheit führet. Die Art nun, wie sie sich über den Begriff der Lehrjahre und der Meisterschaft erklären, scheint beiden eine engere Grenze zu setzen. Sie verstehen unter den Ersten bloß den Irrtum, dasjenige außer sich zu suchen, was der innere Mensch selbst hervorbringen muss, unter der Zweiten die Überzeugung von der Irrigkeit jenes Suchens, von der Notwendigkeit des eigenen Hervorbringens und so weiter. Aber lässt sich das ganze Leben Wilhelms, so wie es in dem Romane vor uns liegt, wirklich auch vollkommen unter diesem Begriffe fassen und erschöpfen, wird durch diese Formel alles verständlich und kann er nun bloß dadurch, dass sich das Vaterherz bei ihm erklärt, wie am Schluss des 7. Buchs geschieht, losgesprochen werden. Was ich also hier wünschte, wäre dieses, dass die Beziehung aller einzelnen Glieder des Romans auf jenen philosophischen Begriff noch etwas klarer gemacht wurde. Ich möchte sagen, die Fabel ist vollkommen wahr, auch die Moral der Fabel ist vollkommen wahr, aber das Verhältnis der einen zu der andern springt noch nicht deutlich genug in die Augen. Ich weiß nicht, ob ich mich bei diesen beiden Erinnerungen recht habe verständlich machen können. Die Frage greift ins Ganze, und so ist es schwer, sie am Einzelnen gehörig darzulegen. Ein Wink ist aber hier auch schon genug. Ehe Sie mir das Exemplar der Xenien senden, so haben Sie doch die Güte, darin gerade auszustreichen, was Sie herauswünschen und zu unterstreichen, was Sie geändert wünschen. Ich kann dann eher meine Maßregeln nehmen, was noch zu tun ist, möchte doch für die kleinen lieblichen Gedichte, die Sie noch zum Almanach geben wollten und zu dem in petto habenden Gedicht von Mignon noch Stimmung und Zeit sich finden. Der Glanz des Almanachs beruht eigentlich ganz auf Ihren Beiträgen. Ich lebe und webe jetzt wieder in der Kritik, um mir den Meister recht klar zu machen, und kann nicht viel mehr für den Almanach tun. Dann kommen die Wochen meiner Frau, die der poetischen Stimmung nicht günstig sein werden. Sie empfiehlt sich Ihnen herzlich. Leben Sie recht wohl. Sonntagabends hoffe ich Ihnen wieder etwas zu sagen. SCH. Wollten Sie wohl so gütig sein und mir den 5. Band der großen moratorischen Sammlung aus der Bibliothek in W. verschaffen? Noch ein kleines Anliegen. Ich möchte gern Ihren Kopf vor den neuen Musenalmanach setzen und habe heute an Bold in Berlin geschrieben, dass er diese Arbeit noch übernehmen kann. Nun wünschte ich ihn aber lieber nach einem Gemälde als nach Lipsens Kupferstich und frage an, ob Sie sich entschließen könnten, das Porträt von Meyer dazu herzugeben. Wollten Sie dieses nicht gern aus der Hand lassen, so erlaubten Sie mir doch, dass ich es kopieren ließe, wenn sich in Weimar ein erträglicher Maler dazu findet.